cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung vom Monero Mumble Stammtisch. Heute besprechen wir wieder mal das Thema meiner Bachelorarbeit, das da lautet Analyse der Kryptowährung Monero als massentaugliches Zahlungsmittel. Und da beschäftige ich mich auch mit den Unterthemen Regulierungen, Verbote technischer Art und Gesetze, wie man eben mit Monero umgeht und was auf uns zukommen könnte. Und dazu habe ich heute den Alex und den Till und auch den Tony, der aus Telegram dazugekommen ist. Hallo Leute. Hallo. Hi. Hallo. Habt ihr euch mal auf einer Karte angeschaut, wo es überhaupt legal ist und wo es verboten ist, Bitcoin zu besitzen? Nee. Also ich bin ja heute über diesen Link gestolpert. Davor kannte ich die Karte aber auch noch nicht. Ja, was wir da sehen können, in der westlichen Welt ist es meistens erlaubt, eigentlich ausnahmslos. Jedoch sind da so ein paar Länder wie Bolivien, Ecuador, Dominikanische Republik, Algerien und auch Kirgisistan, wo der Besitz, oder da kommt es jetzt wieder drauf an, es heißt generell verboten auf dieser Karte, dann sind diese Länder da so rot eingefärbt. Aber was genau bedeutet das? Ja, ich kann jetzt mal sagen, zum Beispiel für Beispiel Algerien, da steht: The purchase, sale, use and holding of so-called virtual currencies is prohibited. Bedeutet, jegliche Nutzung mit diesen Währungen ist verboten. Und das ist halt schon bei Bitcoin so. Und ein Spezialfall zum Beispiel ist Japan. Da hat der Staat vor 2 Jahren ein Gesetz erlassen quasi, dass der Handel mit anonymen Kryptowährungen verboten ist. Da gab es auch... Da mussten dann die ganzen Exchanges in Japan... Wo war das nochmal? In Japan. Krass, wusste ich gar nicht. Und da musste dann eben die Exchanges in Japan, Monero, Zcash und so weiter, alle Kryptowährungen, die halt Anonymität bieten, delisten. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das für Monero? Und wie könnte das in der Zukunft aussehen? Habt ihr da Gedanken dazu? Oder fangen wir vielleicht mal mit der Frage an? Oder? Nee, ich stelle die Frage mal anders. Warum haben denn Staaten überhaupt die Interesse daran, Kryptowährungen zu verbieten? Und ich weiß, Till, du hast da schon ein bisschen mal was zusammengesucht und auf deinem Blog veröffentlicht. Ja, also ich sag mal, das Einzige, was ich jetzt so als Punkt habe. Eigentlich ist es nur ein Oberbegriff, und zwar Kriminalitätsbekämpfung. Ja, und da sind die häufigsten Argumente dann eben Drogenhandel, Waffenhandel, Terrorismus, Geldwäsche. Also mit Geldwäsche ist auch Steuerhinterziehung gemeint und Kinderpornografie. Ne? Aber wie gesagt, der Sammelbegriff ist eben Kriminalität. Wobei ja, natürlich ich auch... Ich habe es auch in meiner Bachelorarbeit unter dem Begriff Finanzkriminalität aufgeführt. Ja, erzähl mal weiter. Was aber durchaus vielleicht auch noch ein gewollter Nebeneffekt ist, ist eben eine bessere Profilbildung über Finanzströme. Wobei das aber nie irgendwie, also zumindest habe ich das so in der politischen Diskussion nie wahrgenommen als Argument gegen Kryptowährung. Da wird eben immer die Kriminalität vorgeschoben, aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch Interessen gibt, halt Finanzströme transparenter zu machen, allgemein. Ja, auf jeden Fall auch wahrscheinlich dann im ausländischen Bereich, dass man gucken kann, wo fließt Geld über die Grenzen hinaus. Ja, aber das ist auch immer das, was ich höre, wenn es um Verbote geht. Ja, wir müssen ja unsere Bürger vor Terrorismus, Finanzierung schützen und so weiter. Ja, und da wäre jetzt auch mal meine Frage so in die Runde. Jetzt sind wir doch ein paar mehr. Also habt ihr schon mal irgendwo andere Argumente gehört, außer Kriminalitätsbekämpfung? Ja, tatsächlich habe ich schon gehört von so der Bankenrichtung, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen nicht, dass unsere Kunden irgendwie in Kryptowährungen anlegen, wegen dem hohen Risiko von Verlust. Aber okay, das würde die Banken ja eigentlich erst dann betreffen, wenn die Leute ihr Geld aus den Banken abziehen würden. Bis dahin, also ich sag mal, wenn die jetzt einen Teil in Kryptowährung anlegen würden, dann wäre der Verlust ja nicht das Problem der Banken. Ja, aber trotzdem haben die das immer wieder aufgeführt. Wenn du jetzt auch zum Beispiel mal bei der Volksbank auf die Webseite gehst und nach dem Stichwort Kryptowährung suchst, dann kommt da auch ein Artikel, der erklärt so, ja, sie sind sehr gefährlich, weil du könntest da alles verlieren. Also der Begriff Kriminalitätsbekämpfung umschließt ja, ich finde einen sehr guten Begriff, letztendlich umschließt das ja allerdings alle Aufgaben des Staates. Ja, also es geht ja immer darum, Kriminalität zu bekämpfen. Die große Frage ist dann natürlich, ja, was ist denn kriminell und was denn nicht? Ja, und genau, also diese ganzen Kampfbegriffe wie Terrorbekämpfung oder Kinderpornografie oder Darknet-Markets und so weiter, das fällt da ja alles drunter. Wobei, wenn man, das ist so meine Erfahrung, wenn man sich damit halt mal ein bisschen genauer auseinandersetzt und dann genau schaut, okay, was ist denn jetzt genau Terrorismus, dann, ja, der Teufel steckt im Detail sozusagen. Und vielleicht kommt man dann am Ende des Tages auf die Erkenntnis, ja, also die mögen das zwar so definieren und dann dagegen vorgehen, aber eventuell, ja, sind das ja gar keine Terroristen, sondern es sind Freiheitskämpfer, ja. Also das ist ja dann auch eine Sache der Perspektive teilweise. Ja, das sehe ich genauso. Drogenhandel findet in Deutschland im großen Stil legal statt. Alkohol und Tabak, Waffenhandel, wir sind hier auch große Exporter. Terrorismus kann man auch mit Krieg gleichsetzen und Geldwäsche, ja, passiert, glaube ich, im ganz großen Stil auch mit ganz normaler Euro-Währung, ne? Genau, also wir haben ja schon mal über die Vergleichbarkeit mit Bargeld und Geldwäsche gesprochen, also ist ja nah dran. Und wenn man sich mal so anschaut, ne, mit HSBC heißen sie, glaube ich, ne, wenn eine so von so eine nationale oder internationale Bank eher da dann Geld wäscht, die kriegen so einen Schlag auf die Finger, ja, müssen eine Strafe bezahlen und behalten ihre Banklizenz, ja, also das ist natürlich dann kein Grund, die irgendwie auszuschließen, gar zu verbieten, und deswegen glaube ich, dass diese Kriminalitätsbekämpfung oft nur ein vorgeschobenes Argument ist, um, weil es halt sich gut anhört, ja, wer möchte denn schon Terroristen im Land haben oder Terroristen die Möglichkeit geben, ihren Terror zu verbreiten, und letztendlich, was dann aber eigentlich die Motivation ist, so scheint es mir zumindest, ist vor allem diese Kontrolle eben über das Geld. Einmal, ja, wer das Geld schöpfen kann, weil bei Kryptowährungen kann es ja keine Zentralbank machen, die jetzt vom Staat dirigiert werden kann. Und dann natürlich auch die Metadaten sozusagen, also wer zahlt wem wie viel, ja, und das eine, also die Kriminalitätsbekämpfung geht ja dann oft damit einher, dann sagt man halt, ja, wir wollen ja nicht, dass Terroristen mit dem Geld hantieren, deswegen müssen wir da vollständige Einsicht drüber haben und ja, dann müssen wir halt alle Transaktionen offenlegen, ja, und das Finanzamt oder wer auch immer, der Geheimdienst hat dann halt Einblicke in alle Zahlungsströme. Und ja, also für mich, ich habe 1984 tatsächlich gelesen und das ist ja dann schon unglaublich nah dran. Ja, also ich kann mich gar nicht dran erinnern, ob bei George Orwell da so das Geld thematisiert wurde, aber von der Perspektive her, dass immer jemand zuschaut, ja, dass Big Brother immer über deine Schulter schaut, und wenn wir uns eine bargeldlose Welt vorstellen, wo ich zum Kiosk gehe und meinen Snickers oder so mit ja, was weiß ich, dem E-Euro oder sonst irgendwas zahle und da mir immer bewusst sein muss, ja, das hat jetzt gerade jemand mitbekommen, ja, oder ich bin auf dem Flohmarkt und kaufe mir da ein altes Gemälde oder so und dann kriege ich da Geld, ja, und dann klopft bei mir sozusagen jemand an die virtuelle Tür und sagt, ja, bitte hier auch anmelden, ja, dass sie verifizieren können, dass das hier eben jetzt nicht aus krimineller Machenschaft gekommen ist und so. Also das ist für mich eine extrem dystopische Welt, die ich so das Gefühl habe, wird von vielen Staaten auf der Welt gepusht. Ja, und ich habe auch das Gefühl, diese ganzen Argumente, die da immer angebracht werden für Verbote, sind dann auch so keine präventiven Maßnahmen, sondern immer nur so die Symptombekämpfung. Wow, also darf ich mal was sagen? Gerne. Alex hat super erklärt, ey. Ich schließe mich an, auf jeden Fall. Alex hat super erklärt. Danke, Alex. Danke. Hey, guys, what's poppin'? Hey, Sun. Hey, thanks. Ja, ich finde auch, da kommt sie auch dann manchmal so zu diesem profilbildenden über den Zahlungsverlauf, ja, dass man sagen kann, okay, der hat sich den Snickers gekauft, jetzt wissen wir ja, der isst gerne Snickers, schalten wir doch mal Werbung für Schokoriegel bei dem. Boah, das ist heftig, ey. Ja, und ich meine, ich weiß nicht, inwiefern sowas schon passiert. Ich benutze jetzt kein PayPal zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die, ich meine, ich habe mal da eben die Privacy Policy gelesen, ist aber jetzt auch schon 3 Jahre her oder so. Aber ich habe auch irgendwie gelesen, die verkaufen die Daten einfach weiter. Also, was da gekauft wird. Ob da wirklich dann Werbung geschaltet wird, weiß ich nicht, aber. Es gab ja mal so einen Shit Graphen, ist real. Es gab mal so einen Graphen, wo aufgezeigt wurde, mit welchen Kooperationspartnern PayPal die Daten teilt. Und das war unglaublich. Also wenn ich das finde, dann suche ich es nochmal raus und verlinke es, aber das ist echt endlos. Also wie viele Subunternehmen diese Daten mitbekommen oder darauf zugreifen können, ist enorm. Das ist auch bei den Cookies auch so, ja, ne? Ja. Und ich finde halt auch, dass es, man muss da auch immer abwägen. Ist jetzt unter den Argumenten der Politikern, die wir schon eben für ein bisschen zwiespältig halten, und auf der anderen Seite das Recht von Geldnutzen in einer anonymen und privaten Form einfach, ja. Das ist eine schwierige Sache, einfach da irgendwie sich auf eine Meinung festzulegen, weil ich kann irgendwie beide Seiten verstehen, ja. Ich will auch keinen Terrorismus und so weiter mitfinanzieren sehen. Wäre ja schön, wenn das alles irgendwie nicht stattfinden würde, aber da kann man auch anders vorgehen, ja. Ich habe auch schon mal gehört, wie Leute da argumentiert haben, gute Polizeiarbeit braucht keinen Einblick in irgendwelche Konten oder so. Ja, man kann auch auf andere Arten irgendwie die Bösen schnappen und so weiter. Ich habe gerade hier noch aus dem YouTube-Chat hat Mr. Tripko ein paar gute Punkte geschrieben, und zwar so allgemein als Gegenfrage an die Politiker, die praktisch fordern, dass man Privacy-Coins verbietet. Die Frage, ja, gab es denn vorher keine illegalen Drogen- oder Waffengeschäfte? Und die Antwort ist, natürlich gab es die, ja. Also mit dem staatlichen Geld kann man auch Drogen und Waffen kaufen. Und so wird man deswegen jetzt das staatliche Geld verbieten? Nein, da natürlich nicht, ja. Und ich denke, ein Punkt, der ganz wichtig ist, auf den ich immer wieder komme, wenn ich über Kryptowährungen spreche, ist, das ist ein amoralisches Werkzeug, genauso wie ein LKW, ein Hammer, was weiß ich, eine Bohrmaschine. Damit kann man ganz tolle Sachen machen, ja, was weiß ich, Waren von Polen nach Köln transportieren oder so. Oder man kann eben damit, ja, durch den Berliner Weihnachtsmarkt fahren. Oder, genau, also, und deswegen die Innovation oder die Technologie zu verbieten, löst das Problem nicht, ja, weil wenn ich kein LKW habe, dann nehme ich halt einen Hammer. Und wenn ich keinen Hammer habe, dann nehme ich halt letztendlich meine Hand oder so, ja, also die Bösartigkeit wird da deswegen nicht aus der Welt geschafft, und ich glaube halt, die Kosten, die die Gesellschaft als Allgemeines trägt, dadurch, dass eben die Technologien verboten werden, sind viel größer als der Nutzen, der letztendlich dabei rauskommt, dass man Kriminellen sozusagen auch eine Technologie wegnimmt, die sie benutzen können, ja, und ich meine, genau das Gleiche, was für Monero gilt, würde auch für das Internet gelten. Aber beim Internet sind wir uns irgendwie alle einig, dass wir das nicht verbieten sollten. Ja, und wie du schon irgendwie gerade angedeutet hast, Drogenhandel, Waffenhandel, Terrorismus, Geldwäsche, Kinderpornografie, all diese Sachen wird es auch weiterhin geben. Auch wenn du noch so viel verbietest. Sorry. Du glaubst auch nicht, dass nur weil wir alle Gelddinge nachverfolgen können, dass dann die Sachen auf einmal verschwinden. Oder wie seht ihr das? Nee, niemals. Also nach meiner Meinung niemals. Ja, ich denke schon, dass die politische Diskussion dann argumentieren würde, oder die Befürworter von Verboten, dass sie sagen würde, wir müssen es denen aber maximal schwer machen. Und wenn wir wissen, dass das da so einfach ist, dann müssen wir dem einen Riegel vorschieben. Also so wird ja die Diskussion laufen. Und eben auch immer mit diesem Umkehrschluss, so nach dem Motto, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Also wenn man sagt, wir wollen aber anonyme Zahlungsmittel haben, ja, dann wollt ihr auch Drogenhandel, Waffenhandel, Terrorismus, Geldwäsche und Kinderpornografie. Also wir hatten das ja mal irgendwie 2009 herum, diese Zensurdebatte mit Zensursula. Da war ja auch die Argumentation der Politik, wenn nur ein einziges Kind gerettet werden kann, dann sind diese Zensurmaßnahmen schon gerechtfertigt. Und Das war so eine Argumentation. Ich kann mir gut vorstellen, dass die auch bei anonymen Kryptowährungen genauso wieder laufen würde. Wenn wir nur ein einziges Kind schützen können oder wenn wir nur einen Terroranschlag vereiteln können oder wenn wir nur ein Waffengeschäft unterbinden können, dann war es das schon wert. Also ich sage nicht, dass ich das teile. Ich sage nur, die Argumentation wird mir dann wahrscheinlich sehr bekannt vorkommen. Ja, ich kann man aber auch ganz weit spannen, ne? Wenn man sagt, wir sperren alle Männer ins Gefängnis ein, dann gibt es keine Vergewaltigung mehr. Ja, genau. Ich enthalte mich bei diesem Thema bewusst, damit mein Blutdruck nicht steigt, weil es geht wieder um Staat und Regierung, da kriege ich mich nur auf. Aber vielleicht, also um das Ganze mal so ein bisschen positiver zu drehen, wir können ja mal kurz uns die gesellschaftlichen Argumente für Kryptowährung im Allgemeinen und bei Anonymen nochmal vor Augen halten. Weiß ich, Grisha, wolltest du oder soll ich? Gerne kannst du mal ein paar Punkte aufführen. Okay, also ich würde mal mit den Kryptowährungen im Allgemeinen anfangen. Und zwar habe ich mich da mehr oder weniger so auf Bitcoin bezogen, aber das gilt ja für die meisten anderen Kryptowährungen dann auch. Und zwar ein Vorteil ist eben der diskriminierungsfreie Zugang. Ja, also das heißt, man muss keine Schufa-Auskunft vorlegen, man muss da keine Dokumente beibringen, sondern jeder kann sich halt ein Kryptokonto jederzeit eröffnen, ohne irgendwelche Hürden zu nehmen. Der zweite Punkt wären die nahezu nicht zensierbaren Transaktionen. Ja, also das heißt, wenn ich mein Geld jemandem schicken möchte, dann kann mich so gut wie nichts davon abhalten, wenn ich eine Kryptowährung benutze, außer natürlich, ich benutze eine Handelsplattform, die diese Transaktion unterbindet oder der berühmte 51%-Angriff findet statt. Ich muss mal was fragen. Ja. Also ich sag mal so, wir können ja immer jede Woche, einmal in einer Woche immer sowas machen, weil das ist echt interessant. Ich weiß nicht, kennst du unseren Podcast? Wir machen das ja einmal im Monat. Könnt ihr dann mal irgendwie Links senden, im Telegram oder so? MoneroMumble.de. Okay, alles klar. Baumeister, ja. Du bist ein bisschen leise, Paul. Wollte ich ja sagen, Paul, wenn du dich ein bisschen lauter machen könntest, wäre super. Paul, Alter. Ich schau mal. Okay, also wie gesagt, Punkt 1, diskriminierungsfreier Zugang. Punkt 2, nahezu nicht zensierbare Transaktionen. Dann als drittes hätte ich noch die Einlagensicherung beziehungsweise den Schutz vor Beschlagnahmung. Und da habe ich da auch zwei Beispiele rausgesucht. Also das eine waren eben Beschlagnahmungen von Konten in der Euro-Krise. Die haben in Zypern stattgefunden. Ich kopiere mal eben den Link hier in den Chat. Ja, also diese Einlagensicherung nach der Euro-Krise, die dann, ich glaube, auf europäischer Ebene, aber mindestens auf deutscher Ebene beschlossen wurde, sagt eben auch, also bis 100.000 Euro sind eure Einlagen sicher. Darüber schauen wir dann mal, wenn die nächste Krise kommt. Und dann gab es eben auch noch eine Beschlagnahmung bei WikiLeaks im Zusammenhang mit dieser Operation Payback, also als WikiLeaks irgendwelche Dokumente veröffentlicht hat, die die US-Regierung halt schlecht haben dastehen lassen, haben PayPal, Visa und Mastercard alle Spendenkonten eingefroren, was damals dann auch der Grund war für WikiLeaks, verstärkt auch auf Bitcoin zu setzen. Und als letztes Punkt habe ich dann noch eben den Schutz gegen Hyperinflation und da ist eben das aktuelle Beispiel Venezuela. Ja, also wenn man wissen will, was Hyperinflation ist, Venezuela ist gerade der Punkt, wo man hingucken sollte. Ja, danke Till für deinen Überblick. Mir ist ja auch gerade noch eingefallen, es gibt ja auch Leute, die gar kein Bankkonto sich machen können. Ich denke da im Moment gerade erstmal an Obdachlose. Die profitieren natürlich auch von Kryptowährungen, sofern sie den Zugang zum Internet haben. Genau, oder generell Menschen ohne Papiere, die eingereist sind, ja. Ja, generell, ich glaube, auf der Welt gibt es recht häufig noch, dass Menschen gar kein Bankkonto besitzen, aber sehr wohl ein Smartphone. Ja. Genau, also im englischsprachigen Raum ist dann ja immer von den Underbanked die Rede und ja, genau die betrifft. Banking for the Unbanked, genau. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich verdiene jetzt Geld in Bitcoin und mein Arbeitgeber hat mir die Möglichkeit gegeben, ja, entweder gibst du uns deine Bankdaten, dann schicken wir dir praktisch eine Banküberweisung oder du gibst uns deine Bitcoin-Adresse. Und ne, bei den Bankdaten muss ich dann irgendwie 7 verschiedene Datenpunkte ausfüllen mit mein Name, Name meiner Bank, Bankleitzahl und so weiter und so fort. Und was natürlich auch alles noch Rückschlüsse auf mich zulässt, ja. Und bei Bitcoin habe ich eine Adresse, die ich mir neu generiere, die praktisch noch unbenutzt ist. Und ne, also ich habe nur einen Datenpunkt, der auch noch keine Rückschlüsse über mich zulässt. Wobei, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, weil wir ja gerade hier Monero Mumble sind. Ein paar Rückschlüsse, gerade wenn ich die Adresse dann intensiv benutze, würden ja da schon zugelassen. Aber idealerweise wenn ich, wie bei Monero das jetzt ist, ja, ich gebe eine Adresse her und kann Geld von irgendjemand empfangen, ohne dass da noch zusätzliche Daten von mir preisgegeben werden, was ja, sollte man meinen, ja eigentlich auch im Interesse der EU ist, ne, mit der DSGVO und so weiter und Recht auf Vergessen, aber ne. Ich stelle mir gerade vor, wie das ist, wenn ich mein Gehalt in Bitcoin auszahlen lassen würde, dann hätte ich ja letzten Monat, wo ja Bitcoin gedumpt ist und an einem Tag 48% verloren hat, wären ja 15 Tage im Monat für Füße gewesen. Also das ja. ist eine ganz andere Option. Ja, aber in the long run hast du an dem einen Tag ein ganzes Jahresgehalt verdient. Ja, was? Ich weiß nicht. Alex, du wirst jetzt in Bitcoin bezahlt? Ja. Ah, dein Arbeitgeber ist Alphabay. Grisha. Sorry. Ja, das schneiden wir. Klar, auf der einen Seite, wir sind live, Grisha. Auf der einen Seite kann das natürlich sein, ne? Das, was du gerade angesprochen hast, San. Aber ich meine, auch hier, ich könnte jetzt argumentieren, klar, ich könnte verlieren 48%, aber ich könnte ja jetzt mein Gehalt auch gerade nach dem Dumping bekommen und danach geht's wieder hoch und dann habe ich mir noch einen Monat extra verdient. Oder? Ja, aber so darf man's aber nicht sehen, Alex. Das ist ja das Problem bei Volatilität. Man möchte keine Volatilität. Wenn es um sowas geht, wo du Wert beibehalten möchtest, willst du Volatilität in beide Richtungen. Ich meine, dass du sagst, ja, aber stell dir mal vor, es wäre andersrum passiert. Ich hätte es einen Tag nach dem krassen Dump bekommen und jetzt muss ich nicht arbeiten und habe das Doppelte verdient und habe mir somit einen Monat erspart. Genau diese Aussage sagt ja die Wahrscheinlichkeit aus oder setzt sie ja voraus, dass Volatilität da ist. Und da du niemals weißt, in welche Richtung sie geht, willst du eigentlich immer komplett darauf verzichten und hättest es gerne mit einem Asset zu tun, was sich sehr stabil verhält. Deswegen ja. ist es eigentlich kein Argument. Okay, dann höre mein anderes Argument. Du könntest ja auch einen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage oder 30 Tage oder was auch immer nehmen, wo du dann halt sagst, ja gut, wenn jetzt gestern ein schlechter Tag war oder ein guter Tag war, fällt das nicht groß ins Gewicht, weil wir nehmen einfach einen Durchschnitt. Ja, ich weiß nicht. Bin kein Fan von. Aber ich glaube, jetzt sind wir gerade so in Marktdebatten und ja. nicht in... Ja, genau. Grisha, führe uns zurück. Grisha, du bist gemutet. Okay, vielleicht ist er gerade mit etwas beschäftigt. Irgendwie ist meine Verbindung gerade schlecht. Ah, okay. Ja, Alex, du bist soweit fertig, oder? Ja. Dann, Till, du schreibst in deinem Blog, dann jetzt geht's weiter für gesellschaftliche Argumente für anonyme Kryptowährungen. Ja, dann führst du da auf, zum Beispiel die finanzielle Unterstützung von Aktivistinnen und NGOs, wie zum Beispiel Menschenrechtlerinnen, Journalistinnen, Whistleblowerinnen, Flüchtlingshelferinnen, Umweltschützerinnen, Globalisierungsgegnerinnen, außerparlamentarische Opposition. Genau. Und also ich finde, also natürlich kann man die auch alle jetzt schon finanziell unterstützen, da braucht man keine anonymen Kryptowährungen, aber ich stelle mir eben so ein Szenario vor, wie zum Beispiel in der Türkei, wenn der Staatspräsident dann sagt, also die und die NGOs stufe ich jetzt als Terrororganisation ein, oder so wie in Russland, dass eben ausländische NGOs halt unter strenger Inlandsgeheimdienstüberwachung stehen. Dass dann eben auch die Spendenden mit in den Fokus rücken. Ja, also das heißt, wenn ich dann mit meinem Klarnamen über PayPal oder Bankkonten Geldsummen hinüberweise, kann ich ja quasi in den Verdacht geraten, eine Terrororganisation unterstützen, obwohl ich der Meinung bin, aber das sind doch nur Flüchtlingshelfer und keine Schleuser und ich tue da nur Gutes mit. Und diese Unterscheidung trifft halt irgendwann ein Gericht und das kann ja auch rückwirkend sich noch ändern. Ja, also was weiß ich, wenn man vor 10 Jahren gespendet hat an WikiLeaks, dann sagen sie heute, ja, das ist ja hier Terrorismusunterstützung und das finden wir mal gar nicht gut, was du damals gemacht hast. Also das heißt, auch in die Zukunft gerichtet ist ja da Anonymität wünschenswert und das habe ich dann eben als Pluspunkt für anonyme Kryptowährungen angeführt. Gab's nicht letztes Jahr auch nicht den Fall, wo bei den Zwiebelfreunden, die so Tor-Server betrieben haben, es fette Hausdurchsuchungen gab, ja. weil die irgendwie Spenden angenommen haben oder Spenden gegeben haben. Ja, also die haben Spenden weitergereicht an eine andere Organisation. Nee, oder genau, die haben Spenden dafür erhalten, dass sie Tor-Server betreiben, also Relay-Server. Und die Ermittler, die haben dann irgendwie gegen so eine Anti-Globalisierungs-Demonstration in München ermittelt und sind dabei auf diese Tor-Server gestoßen und haben dann aufgrund der Zahlung an diese Tor-Server oder der Spenden dort Hausdurchsuchungen durch. Ja, das war zwar generell schlechte Polizeiarbeit, weil das eigentlich offensichtlich war, dass die damit nichts zu tun hatten. Aber auch da hätte, das ist eben wieder ein Argument für Monero, weil das wäre mit Monero nicht passiert. Ja. Ich finde schon, dass Monero richtig seine Arbeit gut macht. Also. Kannst du es nochmal genauer erklären? Also ich meine, dass Monero richtig richtige Stangenanonymität hat als eine Zcash zum Beispiel. Weil Zcash hat man öffentlich, glaube ich, ne? Die Daten und so weiter. Da ist die Privatsphäre und Anonymität optional. Und der Großteil der Transaktionen ist bei Zcash immer noch transparent. Also das verstehe ich nicht. Die eine sagt, das ist Anonymität und der andere, der andere kann schauen, wo der Geld hingegangen ist, so gesendet ist. Also wieso sagen die dann, dass Zcash Anonymität hat? Ja, weil beides wahr ist. Also du kannst sowohl transparente Transaktionen durchführen als auch anonyme Transaktionen. Ach so. Also ich finde, dass Monero richtig Anonymität hat und nicht wie Zcash oder so. Ja. Ich habe gehört, Decred ist auch gut, also meinten die. Das kenne ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, ja. Aber auch wieder mal zurück zu unserem Thema. Es gibt noch weitere gute Argumente, warum man anonyme Kryptowährungen benutzen sollte. Till, willst du mal weitermachen? Ja, also dann hätte ich noch den Schutz der Privatsphäre gegen Profiling. Ja, also in Deutschland gibt es ja auch das Persönlichkeitsrecht. Das hatte ich dazu noch mal verlinkt, packe ich gleich auch noch mal in den Chat. Da geht es dann einmal, also wenn ich meine Privatsphäre schützen kann, dann schützt mich das vor Diskriminierung, zum Beispiel durch Analyse des Kaufverhaltens in Bewerbungsverfahren oder in Mietverträgen. Ja, also was weiß ich, wenn ich mich irgendwo bewerbe und derjenige hat Zugriff auf irgendwelche Konsumdaten von mir, dann kann er ja sagen, ach nee, also wofür der sein Geld ausgibt, hier der spielt nachts Online-Poker und so, das ist mir alles shady, das will ich nicht. Dann Rating bei Banken, ja, also das, was heute stattfindet mit den Schufa-Daten, könnte natürlich auch bei komplett transparenten digitalen Währungen noch viel weiter ausgeführt werden. Ja, also dieses Beurteilen der Kreditwürdigkeit durch Analyse des Kaufverhaltens. Dann schütze ich mich damit auch gegen, also Privatsphäre schützt dann auch gegen Versicherungen, und zwar dadurch, dass eine Beurteilung der Lebensweise stattfindet, ja. Also lebe ich gesund, lebe ich ungesund, mache ich Sport oder sonst was. Also wenn das nachvollzogen werden kann, esse ich 6-mal die Woche bei McDonald's, dann weiß ich nicht, geht es meiner Gesundheit wahrscheinlich nicht so gut. Und all das kann sich dann auch wieder niederschlagen in höheren Gebühren, also zum Beispiel bei Bankkonto höhere Zinsen, wenn ich mein Geld für Schwachsinn ausgebe in Gänsefüßchen, oder höhere Versicherungskosten durch ungesunden Lebenswandel oder. Und dann eben auch das, was wir vorhin schon hatten, gezieltes Targeting in der Werbung. Ja, also das heißt, wenn meine Finanztransaktionen durch Werbeunternehmen verarbeitet werden können, wissen die halt ganz genau, wofür ich jeden einzelnen Euro ausgegeben habe oder jeden einzelnen Cent, und können mir dementsprechend maßgeschneidert Werbung aufdrücken. Das Ganze hat aber auch eine Kehrseite, ne? Wenn ich zum Beispiel jung und gesund bin, und die Versicherung, die gesetzliche Krankenkasse zum Beispiel, veranschlagt einen Fixpreis für jedermann, weil alle nur noch anonym sind, man keine Daten ermitteln kann. Da muss ich genauso viel zahlen wie der 80-jährige Opa, der bald sterben wird, obwohl ich so viel für meine Gesundheit und alles tue, weil ich eben länger leben möchte und gesund leben möchte, würde ich eigentlich davon profitieren, hätten wir Datenerfassung. Ja, aber genau das ist. Könnte ja man aber bestimmt auch anders lösen, als über den Finanzstrom das zu messen. Ehrlich gesagt, also ich finde auch, dass das gar nicht gemessen werden sollte, weil also eine Sozialversicherung ist eben keine Individualversicherung. Und jede Form der Bevorteilung oder Benachteiligung, also man kann zwar Anreize setzen, ja, das finde ich okay. Also wenn man sagt, was weiß ich, wenn du uns bescheinigst, dass du hier in einem Fitnessstudio dich angemeldet hast und da 2-mal die Woche hingehst, dann bezahlst du 5 Euro weniger im Monat für die Krankenversicherung. Sowas ist ja in Ordnung. Aber andersrum zu diskriminieren, zu sagen, du bist alt, du bist gebrechlich, du hast das ganze Leben lang geraucht und Alkohol getrunken, deswegen bezahlst du jetzt oder deswegen versichern wir dich erst gar nicht mehr, das finde ich grenzwertig. Ja, da stimme ich dir zu. Ich weiß nicht, fällt euch sonst noch was ein? Also das war jetzt so der kommerzielle Part, wo man dann nicht diskriminiert werden will. Ja, auch sonst, wenn du, du möchtest ja auch nicht, dass zum Beispiel deine Freunde, Familie sehen können, zum Beispiel angenommen, du hast jetzt ein Bitcoin-Wallet und kriegst da dein Taschengeld eingezahlt, du willst ja auch nicht, dass deine Eltern dann genau gucken können, was du alles da kaufst, also so genau. Sachen jetzt fallen dir ein. Was du auch vorhin im Vorgespräch angesprochen hast, ist ja noch der Punkt Gänsefüßchen-Rich-List, ne? Also dass halt jeder sehen kann, wie viel der andere quasi auf der hohen Kante hat. Ja, genau. Zum Beispiel, wenn da jetzt jemand kommt und etwas kaufen möchte, zum Beispiel ein Haus, und der Verkäufer fragt dann nach dem Bitcoin-Wallet zum Beispiel, gibt sein Bitcoin-Wallet, dann der Käufer bezahlt das Haus, dann guckt der Verkäufer auf die Adresse des Käufers und sieht, oh, der ist ja Multimillionär. Ich habe dem das nächste Haus, verkaufe ich dem viel teurer. So Sachen. Krass. Ja, oder eben auch, also ich sag mal, wenn jetzt quasi klar ist, dass einem hier die und die Bitcoin-Konten gehören und der hat einen zweistelligen Millionenbetrag, dann ist es natürlich auch so für Geiselnahme und ähnliche Geschäfte. Also da würden dann Kriminelle auch wach werden. Ja, das ist sogar gefährlich für Leib und Seele. Vielleicht würde ich noch hinzufügen, also was mir halt bei Monero so toll gefällt, ist die Privacy by Default, damit du als Nutzer eigentlich gar nicht wirklich groß drüber nachdenken muss. Die einzige Entscheidung, die man trifft, ist, ja, ich nutze Monero. Und ich denke, das ermöglicht auch eine Privatsphäre für die breite Masse halt. Ja, also wenn wir sowas wie Bitcoin haben, vielleicht gibt es da auch Verschleierungsmechanismen, aber nur eine Elite, in Anführungszeichen, wird diese nutzen, weil du zum Beispiel das Know-how dafür brauchst. Und wenn du das Know-how nicht hast, gut, dann kannst du es dir ankaufen. Das heißt, die Reichen werden sich ja ihre Privatsphäre leisten können, so wie sie es jetzt auch tun mit HSBC und so weiter und so fort. Und der Pöbel ist dann die Gruppe, die letztendlich darunter leidet. Und ja, ich denke, deswegen ist es halt wichtig, auch diese Privacy by Default zu haben, dass das jedem zugutekommt, ohne irgend jetzt eine besondere Kost damit verbunden. Dazu ergänzend auch noch ein Punkt, und zwar allgemein in der Kryptographie sagt man ja auch, also wenn, dann verschlüssele alles. Ne? Also wenn du jetzt halt wirklich nur sensible Kommunikation verschlüsselst, dann werden halt auch Ermittlungsbehörden dementsprechend wach. Ne? Also jetzt hat er mit dem und dem verschlüsselt geschrieben, da muss wohl was im Busch sein. Wenn du aber grundsätzlich immer alles verschlüsselst, alle Kommunikation, dann kannst du halt argumentieren, ja, das ist mein Default und ist halt so. Ja. Also das jetzt nochmal als Analogie, ne? Wenn ich jetzt sage, was weiß ich, meine Einkäufe bezahle ich alle in Bitcoin, aber zweimal die Woche bestelle ich was mit Monero, also das würde ja dann auch wieder Ermittler hellhörig werden lassen. Genau, oder bei sowas wie Zcash, ja, normalerweise mache ich meine Transaktionen mit Transparent Addresses, außer dann ein paar Mal mit Shielded Addresses, ja, warum gehst du jetzt hier den extra Schritt? Ja, weil du musst ja auch noch aktiv tatsächlich was machen. Ja, da ist ja die Annahme, dass man tatsächlich aktiv was verschleiern will, viel, oder die Heuristik ist viel eher zutreffend. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Man würde ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt sich überlegt, einen VPN-Dienst im Internet zu erwerben, um zum Teil anonym oder verschleiert zu surfen, inwieweit das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Dann möchte man da ja auch nicht mit seinem PayPal-Konto bezahlen, wo man direkt wieder einen Nachweis hat, mit wem man es hier zu tun hat. Ja? Auch hier eignen sich wieder ausschließlich anonyme Kryptowährungen, um auch die Anonymität dann von dem Dienst zu genießen. Gleiches gilt für E-Mail und Webhoster oder wenn du dir einen Virtual Private Server kaufen möchtest. Und ich bin jetzt hier gerade parallel auf der Seite zum Beispiel von NordVPN. Nutze ich jetzt nicht persönlich, aber ist ja so relativ bekannt, weil die viel Werbung schalten bei YouTubern und so weiter und so fort. Und ja, ne, also die akzeptieren auch Bitcoin, Ethereum und ich sehe es jetzt gerade nicht, aber ich meine, die nehmen auch Monero direkt praktisch für ihre Dienste. Ja, auf jeden Fall. Sehr praktisch. Till, was meintest du denn mit dem Punkt Umgehung von Wirtschaftssanktionen durch Drittstaaten? Genau, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das aktuelle Beispiel kennt, aber die USA haben ja Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt, schon länger her. Und Deutschland wollte sich dem ja quasi nicht anschließen oder beziehungsweise auch die EU hat überlegt, wie sie denn diese Wirtschaftssanktionen umgehen können und haben eben überlegt, so eine Instex genannte Plattform zu errichten, die meines Wissens nach bis heute noch nicht in Betrieb ist. Aber das sollte eben quasi eine Plattform sein, die es ermöglicht, Handel mit dem Iran zu treiben, ohne gegen die Wirtschaftssanktionen der USA zu verstoßen. Und ich meine, bei so einem Einzelfall wie EU-Iran wäre es natürlich auffällig, wenn die jetzt komplett auf Monero umschalten würden. Aber wenn man generell sagt, es gibt eben die Möglichkeit, anonymer Finanztransaktionen wäre das eben deutlich leichter, als jetzt diese Instex-Plattform aus dem Boden zu stampfen. Ich weiß nicht, kennt ihr, habt ihr von Instex schon mal gehört? Noch nie, leider. Nee. Okay. Also dann auch hier eben nochmal den Link rein. Also ich finde es halt, wie gesagt, recht interessant, weil die EU sich damit halt wirklich gegen die USA stellt und versucht, irgendwas alleine auf die Beine zu stellen. Also auf Länderebene wird da quasi um Anonymität sich bemüht. Finde ich interessant. Und wie gesagt, der ausschlaggebende Grund sind da eben Wirtschaftssanktionen. Und dann sagen eben, also die USA sagen ja, die Wirtschaftssanktionen sind berechtigt. Und die EU sagt, nee, ihr seid doch zuerst aus dem Atomabkommen ausgestiegen. Und der Iran hat sich bis dahin an alle Vereinbarungen gehalten. Also es gibt eben auch das, das unberechtigte Sanktionen. Nächster Punkt, Beschaffung von zu Unrecht zensierten Medien. Ja, das könnte das sein, zum Beispiel WikiLeaks oder zensiert aber. Ich meine, es gibt ja so einige Bücher und Filme, ne, wo, was weiß ich, in dem einen Land sind sie erlaubt, in dem anderen sind sie zensiert und so. Ne? Also da gibt es ja mehrere Fälle und das ist halt auch relativ willkürlich. Oder bei Musik gibt es ja sowas auch. Ja. So, und diese Medien könnte man ja auch mit anonymen Währungen gut beschaffen. Beschaffung von legalen, aber gesellschaftlich geächteten Medien, zum Beispiel grenzwertige politische Inhalte oder Pornografie. Ja, ich glaube, dazu muss man nichts sagen. Was mir noch einfällt, es gibt ja auch sehr restriktive Länder, die es nicht erlauben, so mit dem Ausland zu kooperieren, zum Beispiel Turkmenistan, Nordkorea und so weiter. Gerade so Länder mit Diktatoren oder irgendwie so strengen Regimes, wo du dann irgendwie, um da eine Zahlung machen zu können, irgendwie 3 Banken benutzen musst und dann noch Western Union und zwischen vielen Währungen hin und her wechseln möchtest. Oder du musst irgendwie ellenlange Formulare ausfüllen und so weiter. Auch hier wieder anonyme Kryptowährungen würden eine perfekte Lösung darstellen, von ihrer Legalität mal abgesehen dann. Aber ja, sie würden ihren Zweck da perfekt erfüllen, gerade für internationale Zahlungen. Also ich höre aus dem ganzen Gespräch eigentlich nur eins raus, und zwar, wie kann ich tauschen oder handeln oder mit einer zweiten Person eine Interaktion eingehen, ohne dass sich ein Dritter einmischt? Es ist nicht nur das Einmischen, es ist auch nur das Kenntnisnehmen. Ne? Also ja, oder genau. Also, dass überhaupt irgendein Dritter davon mitbekommt. Ja, genau. Aber das ist ja auch der Inbegriff von Anonymität. Ne? Also, dass es halt nur zwischen den Handelspartnern bleibt. Ja. Nur ich will halt damit sagen, für mich selbst geht es nicht um die Frage, ob Geld anonym sein sollte. Weil das sollte es per se. Also, Geld ist so oder so. Für absolute Freiheit heißt es, man hat auch absolute Anonymität. Und optional oder wünschenswert noch oder idealerweise noch Privatsphäre. Bei Monero, was mich an Monero fasziniert, ist ja, dass es der Versuch ist, durch diese Anonymität eben gegen gewisse Kräfte vorzugehen. Und das ist in meinen Augen eben alles über uns, alles, was die dritte Person angeht oder den Staat, die Regierung, Länder, irgendwelche Gesetze und so weiter. Aber nicht um das Geld, genau, aber nicht um das Geld, das eingetauscht wird im Handel mit der anderen Personen. Das ist für mich inbegriffen. Wobei, also da fällt mir jetzt gerade ein, also Monero hat ja auch noch den Spezialfall, wenn man jetzt eine NGO ist und man erhält jetzt Monero-Spenden, man weiß ja noch nicht mal, von wem die Spendengelder kommen. Also das heißt, selbst der Handelspartner, der empfangende Handelspartner, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Produkte verschicken muss, selbst den muss man ja nicht kennen. Also der Sender muss zwar den Empfänger kennen, aber der Empfänger muss nicht den Sender kennen. Das genau, ist geil, ey. Das muss man aber, kann man aber umgehen, indem man eben das Ganze so organisiert, dass man halt Buch darüber führt. Also wenn ich jetzt eine bestimmte Sub-Adresse generiere und nur dir gebe, dann kann ich davon ausgehen, dass höchstwahrscheinlich du die Person warst, die mir jetzt eben das Geld geschickt hat. Ja klar, aber ich meine das ja genau andersrum. Also es ist ja auch wünschenswert für eine NGO zu sagen, also hier ist unsere Public Donation Address, ne? Da könnt ihr jetzt alle schön hinschicken und dann ist das eben eine Adresse und die können immer glaubhaft abstreiten zu wissen, von wem die Gelder gekommen sind. Ach so, ja, genau. Genau, gerade so Organisationen legen ja offen, wie viel Spenden sie erhalten, aus Transparenz geboten. Und wenn da jetzt eine Liste stehen würde mit allen Leuten, die da eingezahlt haben, das wäre schon blöd, ne? Ja. Gerade wenn diese Organisation dann mal irgendwann als kriminell abgestempelt wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber stellt ihr euch manchmal auch vor, wie die Welt so wäre, wenn Monero so das einzige Zahlungsmittel in der Welt wäre für jeden? Es wäre doch einfach perfekt, oder? Du könntest auch überall auf der ganzen Welt mit jedem irgendwie Handel betreiben und keiner würde davon was mitkriegen. Und es wäre auch nicht schlimm. So, wo ist das Problem dabei? Ich sag auch immer, für jeden Einzelnen ist Monero das Beste, was einem passieren kann. Die einzigen, die etwas dagegen haben, sind irgendwie Staaten, die gegen Finanzkriminalität vorgehen. Für die dagegen vorgehen, für die ist es ja am besten. Jeder profitiert ja, halt eigentlich von Monero. Das Beste. Oder? Ich meine, die Menschheit hat nur ein Problem, auch wenn sie es nicht zugeben. Ich verstehe nicht, warum wir im 20. Jahrhundert sind und immer noch darüber reden müssen und dass es Befürworter gibt, genauso gut zum Glück auch Kritiker. Das einzige Problem, was wir haben, ist, dass wir es in einem Staatskonstrukt, mit einer Regierung zu tun haben, die wir als Demokratie bezeichnen, die gewählt wird und Gesetze und Pflichten auf die Masse, mit der vielleicht jeder Einzelne vielleicht nicht unbedingt einverstanden ist. Und in der Masse wirkt sich das dann so aus, dass du eben nicht mehr frei handeln darfst, nicht mehr frei irgendwelchen Handel bleiben darfst, ohne dass der Staat dir auf die Pelle rückt oder über deine Schulter guckt und sagt, na, Moment mal, was macht ihr da zwei, Ich habe hier zwar eine Freibetragsgrenze, bis dahin könnt ihr, aber ab da muss man bitte Steuern zahlen und solche Dinge. Also ich weiß nicht, man könnte jetzt sagen, jeden Steuersünder, der keine Steuern zahlen möchte, könnte man irgendwo verstehen. Jeden anderen, der aber sagt, ja, aber das sind doch Gelder, die in einen gemeinsamen Pott wandern, das kommt doch uns allen zugute, könnte man auch verstehen. Aber summa summarum haben wir ja letztendlich nur dieses eine Problem. Man möchte dieser höheren Gewalt entkommen, irgendwie. Und eine Symptombekämpfung davon wäre eben, so etwas einzuführen wie Monero. Das ist das, was ich in Monero sehe. Monero ist so gesehen nicht etwas Innovatives, Geniales oder sonst wie. Es ist der Kampf gegen das Problem, was wir haben. Und zwar der freie Handel. Dieser Punkt mit der Steuerpflicht, ja, und überhaupt die Steuererhebung, das könnte man ja sogar so regeln, dass man sagt, was weiß ich, die Arbeitgeber, ne, die müssen halt ihre Monero-Transaktionen an die Arbeitnehmer, da müssen sie den Spend-Key quasi mit veröffentlichen, ne, damit das quasi öffentlich einsehbar ist, welche Summe da geflossen ist. Aber was dann auf der Arbeitnehmerseite weiter mit dem Monero passiert, das wäre dann eben verschlossen. Das wäre ja in Ordnung. Ja gut, wir müssen trotzdem unserer Pflicht nachkommen, zu beweisen, dass wir Steuern gezahlt haben. Ja, denn es ja gibt damit. Nur mal das, ja, auf der Seite. In dem Fall wäre es ja, was ist das? Die Einkommenssteuer. Genau. Aber was ist mit der Mehrwertsteuer zum Beispiel? Oder Umsatzsteuer? Die muss ja eigentlich auf jeder Rechnung ausweisen. Also das heißt, da ist ja Belege. Deswegen kriegen wir doch jetzt alle beim Bäcker unsere ausgedruckten Bons. Ja gut, stimmt. Ja, da werden die inklusive, ja. Kleiner Exkurs, wie wäre denn eine Welt, in der man gar keine Steuern zahlen müsste, sondern dass die auf freiwilliger Basis passieren würden? Das wäre perfekt, das ist das, was ich letztens angesprochen habe in der Telegram-Gruppe. Ich gebe euch das perfekte Beispiel dafür. Ich fahre seit über 10 Jahren über dieselbe fucking Straße oder Kreuzung, die komplett am Arsch ist. Also es ist eine Zumutung, da drüber zu fahren. Meine Armstämpfer und alles. Und die Kommune kümmert sich einfach nicht darum. Ich hatte letztens echt aus Zweifel, hey, du hast im Alleingang starten. Keine Ahnung, wie das hast du irgendwie macht, ein Handy oder so bei dir in der Mikrofonnähe? Du bist, also ich habe starke Störgeräusche bei dir. Ja, same. Jetzt? Jetzt gerade nicht. Besser. Okay. Ich habe mich kurz entfernt. Und dann habe ich mir gedacht, so, ey, machst du was im Alleingang? Vielleicht kommst du eher damit, also weiter damit, als dass du darauf wartest, dass die Kommune jetzt endlich mal was tut oder die Stadt. Und das ist es. Wenn ich also nicht mehr gezwungen wäre, pauschal eine Steuer abzugeben, ja gut, pauschal ist sie ja nicht, aber sagen wir mal, was von mir abgeht, ne, im Monat, weiß ich ja genau, wie viel das ungefähr sind. Und dann bin ich ja, erstmal habe ich nichts damit zu tun. Also ich bin da eher passiv. Würde ich aber aktiv jetzt anfangen, Steuern zu zahlen, und zwar zweckgebunden, und dann auch noch lokal oder regional gebunden, dann hätte ich viel mehr Vielfalt. Ich hätte viel mehr Möglichkeiten, die Gesellschaft und die Infrastruktur trotzdem immer noch weiter voranzubringen, denn darum geht es ja letztendlich, hoffe ich mal, der Regierung, wenn sie ihren Haushalt da betreibt und nicht um irgendwelche, von den Steuergeldern irgendwelche Waffenexporte zu finanzieren, die dann irgendwie Kriege auf dieser Welt auslösen. Das ist ja nicht in unserem Interesse. Hätte ich also die Option, einfach nur Steuern zu zahlen, und zwar genau da, wo ich das möchte, würde ich vielleicht sogar mehr zahlen, weil ich einfach ein Interesse daran habe, dass zum Beispiel meine Straße hier bei mir vor Ort repariert wird. Oder ich höre die Meldung zum Beispiel, dass die Autobahnen in diesem Lande immer mehr verkommen. Ja gut, dann spendet man mal oder macht mal eine Steuerüberweisung eben in den Pott. Und dann soll sich die Regierung darum kümmern. Ich möchte wieder Verantwortung haben über das, über den Geldfluss, über den Geldhahn und trotzdem aber die Politiker, die an der Macht sind, machen lassen, in der Ausführung zumindest. Denn dafür sind sie da, dafür bezahle ich sie ja auch und wir alle mit unseren Geldern. Nun, ich finde, das könnte man vergleichen mit dem CCS von Monero, das Community Crowdfunding System. Ja. Genau. Wir investieren ja auch dort wiederum in die Infrastruktur, in das Protokoll, in die Kryptowährung an sich, in die Community, damit wir wachsen, weil wir profitieren, indem wir wieder was zurückgeben, ja auch davon. Ne? Es verbessert sich ja für uns etwas. Aktuell, also um es kurz zu fassen, ist es so, der Haushalt der Bundesregierung wird beschlossen durch die Abgeordneten bzw. den Bundestag. Die Steuergelder, die fließen ein über mehrere Wege, weil es ja so viele Steuern gibt in Deutschland, aber irgendwie kommen die da ran und daraus wird dann irgendwas gemacht. Wir haben keinen wirklichen Einblick, außer dass es zum Jahresabschluss mal eine Bilanz gibt oder so. Da kann man mal reinschauen, was passiert ist, was aus diesem Topf für was ausgegeben wurde. Aber jetzt stellt euch mal vor wie CCS. Die Regierung würde sagen, hier haben wir ein Problemfeld, da wollen wir investieren, bitte an diese Subadresse eure Steuern hinschicken, wenn ihr das Problem gelöst haben wollt. Und sie sind nur noch Organisator und nicht mehr Buchhalter, so gesehen. Das finde ich cool. Also ich bin komplett anderer Meinung, ja. Ich bin Befürworter von Steuern. Ich sehe aber auch das große Problem der Steuerverbrennung, ja, also was weiß ich, so BER-Baustellen oder irgendwelche Bahnhöfe, die eingebuddelt werden oder sonst was, das teile ich total und das kritisiere ich auch. Aber also kein Mensch außer wenigen Ausnahmen hat Lust, sich gezielt Gedanken darüber zu machen, wo er jetzt welches Projekt mit welcher Höhe unterstützen muss und sich da einzuarbeiten. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass diese Modelle, also das ist so dieses Liquid Democracy Modell, wo man delegieren kann, aber nicht muss. Also man könnte dann im Einzelfall auch selber mit abstimmen oder man sagt, man delegiert seine Stimme an. Aber das macht der normale Otto Normalverbraucher nicht. Den interessiert das auch nicht. Und wo jetzt genau die Gelder aufgeteilt werden, ich meine, guck dir mal an, wie viele Ministerien wir haben, wie viel Einzelressorts die haben, wie viel Einzelbudgets die haben, was da an Projekten verarbeitet wird. Das ist nicht eine Autobahn einmal im Jahr, sondern das sind, weiß ich nicht, Millionen von Anträgen, die da pro Jahr abgearbeitet werden. Und ja, also umfangreiches Thema, können wir auch gerne nochmal eine Sondersendung zu machen, aber ich glaube, das sprengt hier so ein bisschen den Rahmen. Vielleicht versuche ich es dann nochmal so zusammenzubringen, weil ich stimme eigentlich mit beiden von euch überein. Also ich stimme mit Sun insofern überein, dass ich denke, die Welt wäre ohne Steuern besser, und ich stimme insofern mit Till überein, dass ich denke, die meisten Leute, also so wie ihr das jetzt gerade beschrieben habt, wir haben praktisch eine Regierung und dann machen die ihr Funding Proposal und dann spenden wir für die neue Landstraße oder so. Ich glaube, das funktioniert nicht. Allerdings glaube ich halt schon, dass wenn ich ein Produkt kaufen will, zum Beispiel ein Auto oder so, dann mache ich da ja auch Marktrecherche, weil ich ja derjenige bin, der es letztendlich dann hat. Und wenn ich mir da ein schlechtes Auto gekauft habe, dann sitze ich ja mit der Schrottkarre dann nachher am Straßenrand. Und glaub halt, viele Probleme kann man insofern lösen, dass man das halt privatisiert und die Kunden entscheiden lässt. Und durch den Wettbewerb kristallisiert sich dann eine effiziente Lösung raus. Im YouTube-Chat zum Beispiel hat der Mr. Tripko nochmal geschrieben, das Problem sind immer Monopole. Sobald es keine Konkurrenz bzw. keinen Markt mehr gibt, dann nutzen Monopole ihre Stellung schamlos aus. Und teile diese Position eigentlich. Und was ich noch ganz interessant fand, dass du, Krischer, den Vergleich zwischen CCS und den Straßen gemacht hast. Ich finde, insofern ist es eigentlich was anderes, dass wenn wir ins CCS investieren, ist das ja ein nicht anfassbarer Wert, der da geschaffen wird. Ja, also wenn jetzt Monero Mu da noch 3 Monate am Code dran arbeitet, davon haben wir irgendwie alle einen Benefit, aber es gehört keinem, der Code. Ja, der lebt bei dir auf dem Computer, bei mir auf dem Computer, und dadurch, dass der so intangible ist, finde ich so ein Spendenmodell gut. Wenn es allerdings um materielles Dinge geht, wie jetzt zum Beispiel Straßen, Schulen und hast nicht gesehen, dann denke ich, dass wir schon Eigentümer brauchen, die halt ja versuchen, die Straße in Schuss zu halten, dass sie mehr Kunden bekommen können und so weiter. Ich möchte noch was sagen zu dem Comment in YouTube, in dem Link. Also das, was der Kommentator geschrieben hat, genau das jetzt aktuell haben wir, den Fall. Wir haben ein Monopol. So kann man nämlich die Regierung sehen mit ihrem Haushalt. Im echten Kapitalismus gibt es keine Monopolstellung. Ja gut, vielleicht für eine kurze Zeit. Aber auf einem freien Markt, wo sich der Markt selbst regelt, und das tut er, kann es keine Monopolstellung geben auf lange Sicht. Denn es würde immer zu einem Konkurrenzfall kommen. Von daher, also ist es eigentlich ein guter Comment, der beschreibt nämlich die aktuelle Lage, wie wir sie gerade erleben. Wir haben nämlich gerade eine Monopolstellung durch den die Haushaltsbeschlüsse der Regierung, die allein bevollmächtigt ist und Verfügung darüber hat, wie was ausgegeben wird, durch all die zwangseingenommenen Steuern aus der Bevölkerung. Und wenn du das in die Hände wieder zurückgibst, regional gebunden oder sogar entweder an die Bundesländer zurück oder an einzelne Kommunen oder wie auch immer, dann kannst du nämlich mit so einem privaten Modell mehr erreichen als ein Monopol, der jetzt über irgendwelche Sachen entscheidet. Und genau die Sache, die du dir wünschst, so sehr gewünscht hast, die ist halt leider nicht mit dabei, weil es ganz andere Prioritäten gibt, die gesetzt werden müssen, zum Beispiel. Also das, was auf dem Markt die Marktteilnehmer sind und der Wettbewerb, das sind in der Regierung sind es die Parteien, und auch die werden gewählt. Also das heißt, es gibt da keine Monopolstellung, es gibt einen Auftrag für 4 oder 5 Jahre und dann werden die Karten neu gemischt. Ja, das hat so den Anschein, aber das ist ja nicht so. Ja, das hat so den Anschein, als hätten wir die große Auswahl bei unseren Kommunikationsanbietern. Aber wenn wir uns dann Facebook, Amazon, Apple, Google angucken, dann ist das auch schon sehr zentral auf wenige Anbieter geschrumpft. Ja, da gebe ich dir recht, weil das Beispiel wollte ich eigentlich machen, habe ich aber darauf verzichtet. Ich wollte nämlich sagen, Monopolstellungen, die kurzfristig Monopole sind, kurzfristig also relativ gesehen, kann es auch geben im Kapitalismus auf dem freien Markt. Das ist ja zum Beispiel mit Facebook der Fall oder zum Beispiel jetzt dem Gewinner in dieser Krise, Amazon. Aber das ist einfach marktbedingt. Das ist Angebot und Nachfrage. Die Leute haben Bock auf Amazon. Beziehungsweise momentan oder die letzten 2 Monate, sage ich mal, ging es da wahrscheinlich nicht anders. Da hast du halt vermehrt in Amazon bestellt und dann steigt halt nun mal die Aktie um irgendwie 30% und macht neue All-Time-Highs. Aber das Gleiche kannst du auch über Parteien sagen. Und wenn dir da deine Lieblingspartei auch irgendwann nicht mehr gefällt, dann wird die halt geforkt. Siehe AfD. Ja, aber bei der Partei habe ich keine Möglichkeiten, den Weg irgendwie zu beeinflussen. Und dann komme ich nicht mit diesen 4 Jahren, die ich wählen darf. Naja, also das ist genau so eine Entscheidung, wie ob du dich bei Facebook anmeldest oder ob du eine Partei willst. Ich finde, das ist sehr gut vergleichbar. Im ersteren Falle habe ich ja die Macht darüber, ob ich Facebook nutzen möchte oder nicht. Ich brauche nur einen Gedanken. Und mit einem Schnips bin ich weg von Facebook. Das kann ich aber über die Politik oder über eine Partei nicht so einfach sagen. Wenn ich irgendeine Partei wähle und die gefällt mir plötzlich nicht, dann ist meine Stimme abgegeben. Dann muss ich erstmal 4 Jahre dadurch. Oder sogar im Falle Merkel, CDU, CSU, muss ich 15 Jahre warten, bis es mal einen Regierungswechsel möglichen geben könnte. Ja, und die hat jetzt schon Kohl überholt. Das ist ein, weiß nicht, für manche ist das ein Viertel Lebenszeit vom gesamten Leben. Da will man mal ein bisschen auf Veränderungen hoffen, kommt aber nicht. Und dann vergeht deine Jugend in der Politik, die einfach gegen deine Meinung geht. Oder gegen das, was du dir also eigentlich vorstellst oder was du dir eigentlich wünschst. Und das ist halt, da kannst du nicht mehr so wirklich dich bewegen. Darf ich kurz mal anders unterbrechen? Ich finde die Diskussion ganz spannend. Und eigentlich könnten wir die doch eigentlich mal bei Alex auf dem Kanal weiterführen, oder? Alex? Ja, immer, gerne. Da ist dein Kanal, glaube ich, ein bisschen besser als der Monero Mumble. Vor allem, weil wir jetzt wieder zum Thema zurückkehren von Verboten von Monero. Und da wollen wir uns mal anschauen, was technisch überhaupt möglich ist. Weil man kann ja viel sagen, aber wer kann dir wirklich verbieten, dass du die Monero-Wallet auf deinem Computer hast? Und da könnte man jetzt zum Beispiel dagegen vorgehen, dass man alle, also dass die Staaten zu den großen Anbietern hingehen, wie Microsoft, Apple und Google und sagen, auf euren Betriebssystemen und in euren App-Stores kein Monero. Und dann würden die das auch machen. Was hätte man dann noch für Möglichkeiten? Ja, man müsste zu GitHub gehen und sich die Monero-Wallet selbst kompilieren oder runterladen. Ja, geht schlecht. GitHub ist auch von Microsoft. Oder sie könnten Domain-Blockaden durchführen für getmonero.org zum Beispiel und allen möglichen Mining-Pools und Public-Nodes sperren per DNS. Aber auch dagegen könnte man sich ja irgendwie wieder wehren mit dem Tor-Netzwerk oder VPN oder irgendwelchen Peer-to-Peer-Netzwerken. Aber es würde halt die Verbreitung schon deutlich eindämmen, ja. Weil nur die wenigsten Leute würden dann noch so weit gehen, dass sie sich irgendwie im Tor-Netzwerk sich irgendwie die Wallet runterladen. Oder wie seht ihr das bei so? Ich glaube, also ich sehe das so, verbieten kannst du es nicht. Dafür ist das Ganze einfach zu dezentral. Auf allen Ebenen, aber auch das Internet zum Beispiel. Würde deine ISP das Ganze verbieten, ja, dann steigst du um auf Freifunk. So, da ist alles offen. Also nur für den Node, ne? Nicht einfach nur zum Surfen oder so, sondern du nimmst diesen Node und hängst ihn an ein Freifunknetz. Hauptsache, der validiert die Transactions. Da kann keiner gegen was gegen machen. Ich denke, verbieten kann man es nicht. Aber was passieren könnte, die könnten sich einschleusen und das Ganze quasi untergraben, nennt sich das, oder? Untergraben, ja. Sodass sie das Netzwerk von innen heraus quasi zerstören. Denk mal an zum Beispiel das Beispiel zentralisierte Mining-Pools, die einen sehr großen Anteil, prozentualen Anteil an dem Mining haben. Was spricht denn dagegen, dass irgendwann die Regierung oder irgendjemand mit mehr Macht ankommt und sagt, hier, F2-Pool oder via BCC, hört mal zu, ab sofort läuft hier alles über uns. Ihr macht das, was wir sagen. Und dann heißt es, Transactions zum Beispiel blockieren von der und der Adresse. Oder Mempool einfach mal verkleinern oder nicht jede Transaction mit reinnehmen. Oder sogar Attacks starten. Wenn genug zusammenkommen und zwei tun sich zum Beispiel zusammen, zwei Pools, dann kann man vielleicht eine 51% Attack starten. Also auf jeden Fall mit den Funktionalitäten, die das Netzwerk gibt, damit kann man bestimmt was machen, aber ganz verbieten von außerhalb kann man es nicht. Denkst du, so ein Verbot so eine Unterwanderung würde dann so aussehen, wie zum Beispiel die internationale Polizei gemacht hat bei Alphabay, wo sie den Darknet-Market noch weiter betrieben hat und keiner wusste wirklich davon? Ja, so stelle ich mir das vor. Weil wenn jetzt die Regierung so ankommen würde und sagen würde, hey, via BTC, ihr seid jetzt von uns geleitet, dann könnten die ja einfach noch ins Internet posten, hey, hört auf, via BTC zu benutzen, schlecht. Ja, da müsste man ja schon die Leute auch unterdrücken, ihre freie Meinung kundzugeben. Ja, aber auch wenn sie es täten, du hast ja keine Möglichkeit, via BTC zu umgehen. Das kannst du ja als ganz normaler Nutzer Bitcoins, kannst du es ja nicht. Irgendeiner da draußen von diesen Mining-Pools nimmt deine TX aus dem Mempool, packt sie in einen Block und versucht, die Nonce zu finden. Ob das via BTC ist oder F2-Pool oder irgendein anderes chinesisches Unternehmen, das kannst du nicht beeinflussen. Aber die Miner würden dann doch ihre Hashing-Power woanders hinschieben. Ja, deswegen gebe ich ja dieses Szenario. Was ist denn, wenn die unterwandert werden? Und es heißt, ihr bleibt jetzt bei uns. Das setzt natürlich voraus, dass die Miner noch bleiben, weil sie zum Beispiel Geld dafür bekommen oder wie auch immer. Malt es euch einfach nur mal aus, dass diese Mining-Pools einfach unterwandert werden und dann komplett übernommen werden. Was ja auch zum Beispiel dafür spricht, dass Bitcoin eine Fiat-Währung werden könnte, also das Potenzial dazu hat. Denn es spricht nichts dagegen, dass alle Länder dieser Welt sagen, ey, wir verbieten jetzt per Gesetz, und zwar also globalem Gesetz, weltweit, individuelles Mining, aber dafür kriegt ihr Mining von uns, sponsored by Mutterstaat. Und das macht jedes Land für sich. auf dieser Welt. Das heißt, wir haben, wie viele Länder haben wir? 191, 192. Dann gibt es 192 Mining Pools. Jeder teilt sich die Rechenkapazität oder die Hashrate irgendwie so auf. Wahrscheinlich hat die USA dann die meiste Hashpower, so wie es bei DNS-Servern ja auch ist. Es gibt 13 Root-Server, 7 davon stehen in den USA. Das hat, willst du auch ein bisschen politisch irgendwie Macht ausüben. Und ja, so würde das dann mit Bitcoin ergehen. Dann hast du 100 oder knapp 200 Mining-Pools. Dann kann man auch entscheiden, ob man einzelne mit reinlassen möchte, weil sie zum Beispiel per Vertrag angeboten sind. Und dann wird Bitcoin gemeint. Und dann könnte es zu einer Weltwährung werden. Überhaupt kein Problem. Aber genau diese Tatsache, dass eben sowas machbar ist auf Länderebene, zeigt schon, dass es jetzt aktuell auch verboten werden könnte, in Anführungsstrichen. Zwar nicht von außerhalb, daran glaube ich nicht, aber aus dem Netzwerk heraus. Mhm. Könntest du dir auch vorstellen, dass es sowas gibt wie staatliche Trojaner, die dann im Betriebssystem, zum Beispiel Microsoft und Apple oder Google Android, integriert sind und quasi deine Anonymität untergraben, indem sie irgendwie nach zur Mutti nach Hause funken und sagen, man sieht zwar im Monero-Netzwerk ist noch alles anonym und privat, aber durch den Trojaner werden die Transaktionen dann wieder offengelegt. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Microsoft hat oder Windows hat ja schon immer nach Hause telefoniert und deswegen hier nur von einem Unternehmen. Da spricht nichts dagegen, dass es die Regierung oder der Staat machen könnte oder die Polizei oder wie auch immer. Und wir wissen ja Snowden? Wie heißt Snowden, genau. Dass die NSA uns abhört. Also das sind so Sachen, ich glaube, das die gibt es schon. Wir realisieren einfach nur nicht, wie in welchem Ausmaß, weil es auch ein bisschen hinterherhinkt. Ne? Also das, was jetzt aktuell ist oder Military-Grade-Technology-Status hat, das kommt in ein paar Jahren, hinkt das so hinterher, kommt das dann an die breite Masse und dann heißt so, oh, das wurde ja eingesetzt, davon wussten wir nichts. Und, ja. Also wir haben jetzt aber schon ein Level erreicht, wo wir schon so weit sind, dass wir wissen, die NSA hört ab und es gibt bestimmte, oder in China gibt es ein Social Credit System und das gibt ja auch nochmal Möglichkeiten und so weiter. Also man kann davon ausgehen, dass es noch viel krassere Sachen gibt, von denen wir einfach noch nicht gehört haben. Und wenn schon Microsoft tut, mit Windows nach Hause telefonieren, kannst du davon ausgehen, dass so etwas auch möglich ist. Ja, sehe ich sehr ähnlich, wie du das auch siehst. Till, willst du noch ein paar Punkte aufzählen, die du in deiner Liste da hast? Also jetzt über die technischen Verbote. Genau. Genau, also das eine hast du ja gerade angesprochen, wären eben diese Takedowns oder Übernahmen. Ne? Also Takedowns ist ja noch angenehm, da sieht man wenigstens, okay, die Seite ist gesperrt, aber Übernahme ist natürlich noch mal eine andere Nummer. Ja, dann die Manipulation der eigentlichen Anwendung, ne, also des Daemons oder der Wallets, also einmal durch eingeschleuste staatliche Akteure ins Entwicklerteam, also so Rouge Devs, habe ich sie mal bezeichnet. Dann manipulierte Binaries, ne, da hatten wir dieses Jahr oder Ende letzten Jahres schon mal einen Fall, da ging es ja in Gänsefüßchen nur um das Abgreifen von Monero, aber das kann man sich ja auch vorstellen als Einschleusen eines Staatstrojaners, wenn eben die Binaries unter staatlicher Kontrolle sind. Und manipulierter Quellcode, ne? Also du hast ja schon angesprochen, im Moment liegt der ganze Quellcode bei Microsoft und ja, also er wird zwar signiert und wir haben ja auch alle Binary Fates Schlüssel und so weiter, also da sind schon etliche Schutzmaßnahmen getroffen, aber ist halt auch nicht so ganz ohne. Und die nächste Frage wäre eben auch, wenn jetzt der Quellcode da getakedown wird, ja, seitens Microsoft und der poppt dann irgendwann anders wieder bei GitLab oder sonst wo auf oder auf einem selbst gehosteten, dann muss halt auch wieder geklärt werden, ist das noch der richtige Signaturschlüssel? Wissen wir, dass es auch tatsächlich Binary Fate ist, der da den Schlüssel hat oder wurde der Schlüssel auch konfisziert und so weiter? Also nicht ganz so einfach. Dann gibt es noch den Angriffsvektor der Infektion des Daemon oder Wallet Hosts. Ja, also das heißt, mein persönlicher Rechner, das, worüber ihr gerade gesprochen habt, mein Windows-PC oder sonst wie, kann ja auch durch einen Bundestrojaner oder ähnliche staatliche Software infiziert worden sein. Dann könnte man die Anwenderinnen und Anwender anhand des Netzwerkverkehrs ermitteln. Also, was weiß ich, indem man zum Beispiel gesetzlich eine Meldepflicht für Telcos erlässt, bei der die Anwender die den Traffic auf den verdächtigen Ports, also bei Monero wären es dann 18080 und 18081, dass die gemeldet werden müssen ans Innenministerium oder wen auch immer. Dann gäbe es noch die technischen Möglichkeiten der Deep Packet Inspection, DPI, oder beziehungsweise eine Mustererkennung des Netzwerkverkehrs. Und was man ja auch noch machen könnte, ist die Public Nodes, die bekannt sind, gar nicht selber zu übernehmen oder einen Takedown zu machen, sondern einfach mal zu gucken, wer connectet sich denn alles zu diesen Public Nodes und wer steckt hinter den IP-Adressen. So quasi als Honeypot. Kann ich dazu zwei Fragen stellen? Ja, klar. Einmal, was genau ist Deep Packet Inspection und wie funktioniert das? Und das zweite war, wenn du jetzt praktisch eine Public Node betreibst, kann ich dann als Beobachter sehen, wer sich damit verbindet? Nee, aber du kannst, also ich sag mal, wenn eine Public Node, die in einem Rechenzentrum steht, dann kann ja, was weiß ich, das Innenministerium oder der Verfassungsschutz oder wer auch immer da hingehen und sagen, wir wollen jetzt hier an unsere Schnittstelle, weil jedes Rechenzentrum hat ja eine solche Schnittstelle für staatliche Sicherheitsbehörden. Und die können dann eben von dort aus gucken, wohin du dich connectest. Mhm. Wie das jetzt ist, also ich sag mal, wenn du den Public Node zu Hause betreibst, dann hat natürlich auch, also die Telekom oder beziehungsweise dein Telco-Anbieter hat dann natürlich auch die Möglichkeit zu gucken, welche IP-Adressen sich zu deiner IP-Adresse unter diesen bekannten Ports connected. Und das dann eben weiterzumelden. Das war der erste Punkt, den ich hatte mit der Meldepflicht. Ja. Und Deep Packet Inspection, also da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz firm. Also grundsätzlich heißt das erstmal, dass man in die Pakete reinguckt, ja. Also zum Beispiel zu gucken, welche Protokolle werden da gesprochen, wie groß sind die Pakete, das halt, genau, also das ist mal das OSI-Schichtenmodell von Netzwerken. Genau. Ja, ich überlege nur ganz kurz, wie ist das mit HTTPS verschlüsselten Paketen? Da würde doch DPI ins Leere laufen, oder? Ja, aber HTTPS ist ja ein Anwendungsprotokoll, das ja auf TCP aufbaut. Ja. Das ist ja HTTP plus SSL. Ja. Und dann würdest du schon zumindest im Paketheader sehen, um was für ein Pakettyp es sich handelt. Aber das wäre eben die Frage. Also ich habe noch nie mit Wireshark mir angeguckt, wie genau die Pakete aussehen, die von den Monero-Clients hin und her geschubst werden. Also ob man quasi auch über, also diese P2P-Verbindung, ob die von außen erkennbar Monero-Pakete sind. Das weiß ich nicht. Ja. Also DPI, Deep Packet Inspection. Packet Inspection wird ja sowieso von jeder Firewall mehr oder weniger betrieben, indem in die Header reingeschaut wird. Das heißt, du möchtest zum Beispiel einen Block porten, wollte ich sagen, also ein Port blocken, dann wird ja reingeschaut, an welchem Port geht das Destination Port, dann wird halt geblockt. Deep Packet Inspection bedeutet, man geht eine Schicht in den Bits weiter runter in dem Protokoll und schaut sich den Payload an. Und dann gibt es so fancy Sachen wie Profile Detection, also Content Detection, indem man Profiling betreibt und so weiter. Man analysiert, es ist in den Rechen, in RZs, also Rechenzentren üblich, dass wenn man so ein Gerät hat, was 250.000 bis 300.000 Euro kostet, kann man es den Kunden anbieten und sagen, hier, wir machen auch zum Beispiel DDoS-Protection, weil meistens kann man nicht unterscheiden zwischen gesunden und krankem Traffic, sage ich mal, oder infiziertem Traffic, wenn es ein bisschen komplizierter ist als einfach nur ein DDoS-Attack. Und ja, dann wird Profiling betrieben, 2-3 Wochen lang, damit das Gerät weiß, wie sieht normaler Traffic aus. Und wenn es dann zu einer Anomalie kommt, wird eben geblockt. Und dafür braucht man Deep Packet Inspection. Das heißt, es wird in den Content reingeschaut, was ist da drin, was steht drin und gibt es irgendwelche auffälligen Strings und so weiter. Das wird gegen eine Datenbank gecheckt. Und bei HTTPS ist es so der Fall, dass man das eben nicht kann, außer man spielt Man in the Middle. Das heißt, der Zertifikatsherausgeber ist die Kiste selbst, also spielt quasi den Proxy dafür, dann kann man das natürlich auch machen, zumindest für die Endmeile, also bis zum User, und was aber nicht üblich ist, soweit ich weiß. Das heißt, das ist DPI, wo man einfach ein Layer weiter runter geht und reinschaut in den Payload. Okay. Genau, das hast du eigentlich ganz gut erklärt. Und häufig ist ja noch so, dass DNS-Traffic unverschlüsselt über das Netz geht, und da schaut man halt recht häufig rein und sieht, okay, da und dahin soll verbunden werden, das ist eine Facebook-Verbindung, okay, Kategorie Facebook. Und was man halt auch macht, zum Beispiel die Liste an Public Nodes für Monero sind ja öffentlich, genauso wie zum Beispiel die Tor, wie heißen sie, Tor-Relays und Tor-Nodes. Die ganzen IP-Adressen dieser sind ja auch im Internet öffentlich zugänglich. Man kann einfach eine Liste erstellen und gucken, geht aus meinem Rechenzentrum irgendein ein Rechner verbindet der sich mit einer dieser IP-Adressen auf irgendeinem Port und schon kannst du irgendwie Korrelationen herstellen. Ja, deswegen finde ich auch so Projekte wie Covery zum Beispiel ganz cool, weil du da einfach das gesamte Node-System-Netzwerk nimmst und in ein eigenes privates Layer packst, sodass du einfach von außen nicht reinkommst, zumindest all diese Methoden nicht anwenden könntest, wie zum Beispiel Packet Inspection oder Blocken anhand von Traffic-Daten, also Ports und so weiter, IP-Adressen, ganze IP-Ranges, wo du ganze Länder blocken kannst und so weiter, so wie es die Great Firewall macht in China, oder DNS-Anfragen oder sowas spoofen. Ist aber trotzdem nicht 100%, bietet aber trotzdem nicht 100% Sicherheit, weil du jederzeit, wie gesagt, dieses Netz, was dann als Layer drüber gebügelt wird, ja nochmal unterwandern könntest. Das heißt, du könntest selbst Node spielen und damit dann böse Dinge tun. Okay. Ein weiterer Punkt ist, dass man die ganzen Exchanges natürlich dicht macht oder sagt, hey, ihr dürft nicht mehr anonyme Kryptowährungen anbieten oder auch diese zentralisierten Exchanges unterwandert. Dass man zum Beispiel auf bitcoin.de versucht, irgendwie Handel zu betreiben und dann so lange Handel betreibt, bis man irgendjemanden findet, der da etwas Komisches macht. Oder eben auch mit Monero, ne? Genauso. Sobald man irgendwie halt dann einen KYC-Prozess hat, gut, wie das jetzt bei Monero aussehen könnte, bei einem Exchange, weiß ich nicht genau. Sobald man das von der Wallet zur Exchange schickt, das ist ja eh schon mal nicht nachvollziehbar. Aber ja. Naja, du hast ja also hier zum Beispiel bei Poloniex, ne, die haben ja dieses KYC. Und wenn du da dann, ich sag mal, wenn du überhaupt an Monero kommen willst, musst du ja halt erstmal in Bitcoin dahin gehen und dann dort umtauschen in Monero. Und das ist ja bei vielen anderen Plattformen auch so. Ich glaube, die einzige Börse, wo du eben ohne KYC auskommst, ist eben im Moment BISC. Ich weiß nicht, ob es sonst noch welche. Ich glaube, wir hatten neulich mal über eine gesprochen, die bis $10,000 auch keinen KYC-Prozess hat. Aber im Grunde haben eigentlich alle großen Handelsplattformen. Das ist Bitfinex. Ja. Genau, also einen gab es, der eben diese Grenze hat und ansonsten hast du halt überall KYC. Also, soweit ich weiß, hat Poloniex auch die Verifizierung abgeschafft für Monero. Kannst auch handeln ohne KYC. Okay. Auch zu Fiat? Oder? Der kann nur Bitcoin Monero. Ja, weil ich glaube, also bei Binance kannst du ja auch 2 Bitcoin, glaube ich, ohne KYC am Tag handeln. Aber das geht halt dann immer nur Krypto zu Krypto und sobald du Fiat zu Krypto hast, dann die Auflage, glaube ich, strenger, was den KYC angeht. Genau, also bei Exchange ist es so, das erste Indiz dafür, ob KYC gebraucht wird oder nicht, ist, bieten die Wire-Transfers an. Wenn ja, ist KYC, muss es sein. Die müssen sich daran halten. Denn die Bank, mit denen sie partnern, um die Wire-Transfers machen zu können, die müssen sich ja an Gesetze halten. Deswegen sind sie ja auch eine Bank. Also weil sie eine Bank sind, heißt es, sie halten sich an Gesetze und Pflichten, so wie wir die BaFin hier zum Beispiel haben. Und die erfordert nun mal, dass du deinen Kunden kennen musst. Und das geben die dann weiter an die Partner, mit denen sie dann partnern. In dem Fall wäre es dann der Exchange. Und wenn der Exchange ein Wire-Partner ist, muss der gegenüber seinen Kunden dann auch einen KYC-Prozess starten, um eben KYC und AML-Richtlinien gerecht zu werden. Deswegen sind ja auch alle Future-Märkte, die keinen Wire-Transfer anbieten oder haben, ja auch KYC-free. Der größte zum Beispiel ist BitMEX. Da kannst du hingehen, kannst mit deinem BTC als Collateral, kannst damit dich dumm und dämlich traden. Wird keiner nach KYC fragen, weil die einfach keine Wire-Transfers machen. Du kannst nur mit Bitcoin rein und kannst nur mit Bitcoin raus. Ich möchte mal so ein kleines Fazit fassen, ja. Oder vielleicht, bevor wir ein Fazit fassen, vielleicht noch kurz die Frage, wie könnte man sich vor all diesen technischen Verboten schützen? So eine ganz schützen kann man sich nicht, aber so ein Wort, das mir da einfällt, ist auf jeden Fall Dezentralisierung. Sei es noch mehr Mining Pools zu haben, noch mehr Public Nodes zu haben, dass der Source Code auf mehreren Plattformen verfügbar ist. Sei es, dass man nicht nur auf Mac und Windows und Android setzt, sondern auch noch mehr offene Betriebssysteme. Dezentrale Exchanges anstatt von zentralisierten und so weiter. Je mehr Leute einfach sich diversifizieren in ihren technischen Nutzen, desto sicherer ist es auch für Monero, dass es nicht von diesen Verboten getroffen wird. So sehe ich das auch, ja. P2P, das ist das Schlagwort hier. P2P, Dezentralisierung, also damit kommt ja die Dezentralisierung auch lokalisationsbedingt. Es gibt ja zwei Formen der Zentralisierung. Einmal die die Mehrheit, die man dann bekommt, durch eben mehr Stimmen oder wie auch immer, dann ist man zentral. Und man kann aber auch auf der Lokation oder an der Lokation zentralisiert sein, obwohl die Technik dezentral ist. Zum Beispiel Mining Pools. Jeder kann minen, aber sobald du dich an einen Mining Pool anschließt, bist du ja zentral, so gesehen. Und P2P schließt eben beides aus, oder dieses eine aus. Und damit wirst du wirklich dezentral weltweit und keiner kann dir irgendwas anhaben. Und wenn einer erwischt wird, dann geht der Rest aber noch, macht der Rest noch weiter und das letzte Netzwerk läuft. Ja. Wie könnte denn die Zukunft jetzt aussehen? Wir wissen, Regierungen haben auf jeden Fall irgendwelche Möglichkeiten, Gesetze zu erlassen und auch technische Maßnahmen zu unternehmen. Aber was hat das für eine Bedeutung dann für Monero? Angenommen, Monero wird weltweit in einem Zustand sein, wo man sagt, der Handel mit Monero ist verboten. Dieses Szenario, was würde das für Monero bedeuten? Wäre das das Aus für Monero oder würde das vielleicht Monero sogar stärken? Oder wie würde es den Preis von Monero beeinflussen? Was denkt ihr, was könnte da passieren? Also ich denke, es könnte in beide Richtungen gehen, ja. Und als Beispiel könnte man jetzt zum Beispiel die Zeit der Prohibition in Amerika ranziehen. Alkohol zum Beispiel war da einfach schon so etabliert als, sag ich jetzt mal, Gesellschaftsdroge, dass das nicht funktioniert hat, das zu illegalisieren. Ja? Also wenn wir das jetzt mal auf Monero übertragen, wenn Monero es schaffen sollte, sich jetzt in den nächsten Jahren zu einer attraktiven Alternative für die Leute zu präsentieren, und damit meine ich ganz bestimmt, dass die Usability, also die Nutzerfreundlichkeit noch einfacher wird und auch vielleicht von der Seite der Nutzer her ein bisschen mehr Verständnis und Kompetenz mitkommt, ja, sei es, weil es halt Generation X Leute sind oder Generation Z heißen die, glaube ich, die jetzt mit der Technologie aufwachsen, Handy-Apps zu bedienen, das können die alle, oder weil halt ja durch diesen Boom, den jetzt Kryptowährungen gerade erleben, dann auf einmal Leute hellhörig werden, oh ja, ich muss mir meine Private Seed aufschreiben und so weiter. Ich kann mir dann durchaus vorstellen, dass selbst wenn das Verbot kommt, es eigentlich genau das Gegenteil bewirkt, also ne, wieder zur Prohibition, Alkohol wird illegalisiert, es wird genauso benutzt wie vorher auch, die Preise steigen sogar eher noch, weil es jetzt nur noch illegal produziert werden kann, das heißt, das Angebot wird sozusagen verknappt und genau, deswegen glaube ich, auf jeden Fall Monero ist noch nicht an dem Punkt, ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir zu dem Punkt hinkommen, weil ich halt die Entwicklung über die letzten 6 Jahre jetzt mitverfolgt habe, also nicht seit 6 Jahren, aber wenn man sich das mal so anschaut, ist das sehr vielversprechend und ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo eben das technische Fundament sozusagen gelegt ist für diese Privatsphäre, ja, weil das ja keine einfache Sache ist, aber dass jetzt halt das Protokoll Privatsphäre anbietet und ich denke jetzt im nächsten Schritt müssen wir an Sachen wie Skalierung und Nutzerfreundlichkeit arbeiten, damit eben die Nutzer das auch benutzen wollen, ja, dass es Spaß macht, das zu benutzen. Also ich stimme Alex zu und habe da eine ein bisschen andere Meinung. Ich gehe nicht davon aus. Also die Effekte, die Alex genannt hat, die wird es geben, so wie mit der Prohibition mit Alkohol. Nur das Problem dabei ist, also mit Monero ist, damals wurde Alkohol genutzt. Wir haben ja keine Community, die irgendwie Krypto nutzt oder wirklich einen Use Case dafür hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass sich diese Effekte nicht in der Form zeigen werden. Wird aber auch keinen riesen Einfluss irgendwie auf Monero haben. Wenn es jetzt weltweit heißen würde, per Gesetz verbieten wir jedem Bürger mit Monero, egal was, mit Monero was zu machen. Besitzen, handeln, spekulieren, egal was. Das heißt, in dem Moment, wo du Monero berührst, machst du dich strafbar. Und dann nehmen wir mal diesen Härtefall. Dann würde sich nichts ändern, weil der Use Case noch nie da war, außer vielleicht für bestimmte Gründe, die wir uns jetzt denken können. Aber ja, einen Impact wird es nicht haben. Und ich will noch eins dazu sagen, das sage ich auch schon seit Jahren, solange es ein BTC-Pair für XMR geben wird, oder gibt, wird es zu keiner unabhängigen zu keinem unabhängigen Ausbruch des Preises kommen. Also einem Decoupling wird es nicht kommen. Solange es dieses Pair gibt, wird es nicht dazu kommen. Mhm. Ja, ich denke auch, sollte es verboten werden, so ich selbst jetzt würde dann alles daran setzen, die Dienste weiter aufrecht zu erhalten, dann würde ich halt mein Public Node hinter ins Tor-Netzwerk bringen und auch sonst alles darüber machen. Illegal hin oder her. Ich bleibe Monero treu. Und ich denke, das werden die meisten in der Community auch so sehen. Und ich sehe es auch so, dass Verbote eigentlich nichts bringen. So, schau mal, wie viel verboten ist und trotzdem einfach gemacht wird. Also, ja. Ja, das Beispiel wollte ich eben auch bringen. Deswegen hatte ich gemeint, ist auch ein Waffenverbot. Waffenschein und so weiter, die führen oder so und trotzdem aber nicht benutzen. Also du kannst jetzt nicht auf offener Straße jemanden abknallen, nur weil du einen Schein hast. Jetzt ist aber so, dass der 0815-Bürger sich ja nicht denkt, oh, ich brauche jetzt unbedingt eine Waffe, weil es ist verboten. Könnt ja also genau das Gegenteil bewirken. Sondern kein Schwein interessiert sich irgendwie dafür. Ich meine, das Ding hat wirklich, brauchst schon einen Use Case dafür. Also wenn du dir eine Waffe holst, hast du bestimmt einen Use Case dafür. Ansonsten würdest du dir niemals eine Waffe holen. Ja, warum auch? Drogenlegalisierung, da gibt es ja auch so viele Gegner der Legalisierung, die sagen so, ja, aber ich will nicht, dass es legal wird, sonst sind alle abhängig von... Ja, genau. Also, da denke ich mir auch so, ja, nur weil es irgendwo in irgendeinem Gesetzesbuch sich jetzt was ändert, heißt ja nicht, dass die Leute jetzt in den Laden rennen und sich zudröhnen. Die davor konsumiert haben, werden es weiterhin tun, nur legal. Und die es davor nicht gemacht haben, werden es jetzt auch nicht tun, ne? Genau so sehe ich das. Und das wird sich halt bei den Waffen auch nicht ändern und das wird sich bei Monero auch nicht ändern. Deswegen, höchstens was passieren kann, ist, die es bisher genutzt haben, werden es weiterhin nutzen. Und wenn es wirklich eine Bedeutung hat für die Bevölkerung, ja, sagen wir mal, alles geht den Bach runter und das Geld wird immer weniger wert. Das heißt, wir sehen immer mehr Hyperinflation. Denkt an Venezuela mit 300.000% pro Monat. Oder in einem Jahr waren es, glaube ich, und im Monat sind es dann so und so viel. Dann musst du mit Geldscheinen in Tüten gehst du dann dein Toastbrot bezahlen. Und irgendwann sagt der Kioskbetreiber, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Geld. Ich muss so viel mit mir rumschleppen. Hast du nicht vielleicht eine Silbermünze für mich? So, wenn dieser Zustand erreicht wird, dann kann ich mir vorstellen, dass sich auch der kleine Bürger denken wird, gibt es denn keine Alternativen eigentlich? Und dann wird er auf Monero kommen. Und dann wird er sehen, es gibt aber ein Verbot dafür. Und dann genau dann wird dieser Gedanke kommen, ah, okay, dann mache ich genau das Gegenteil, weil jetzt habe ich einen Use Case dafür. Das heißt, ich behaupte, Gesetze sind nur so lange da oder gültig in der den Moralvorstellungen der Menschen oder in den Köpfen der Menschen, nur so lange, solange es keinen Use Case dafür gibt, im Extremfall. Aber spätestens dann würde jeder Mensch eben darauf scheißen und sagen, nee, ich muss jetzt meine eigenen Interessen verfolgen. Und das sehe ich halt mit Monero. Und die es bisher genutzt haben, werden es wahrscheinlich auch weiterhin nutzen, unabhängig von irgendwelchen Gesetzen. Und es wird sich dann so eine Art Subkultur bilden. Dann hast du halt Fiat überall, wird immer krasser entwertet. Und dann gibt's aber halt so eine Kultur, hinterm Bahnhof wird dann irgendwie mit Monero gedealt. Und ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, schöne Worte, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich fände es auch cool, wenn wir zum Beispiel einen Feiertag für Monero einführen würden, einmal im Jahr, an dem jeder Monero-Nutzer die Aufgabe hat, einen weiteren neuen Monero-Nutzer mit ins Boot zu holen. Und dann nächstes Jahr würde sich das ja immer wieder verdoppeln, so durch Mundpropaganda. Ja, den ersten Schritt haben wir ja gemacht mit dem Tipbot. Ja, wir beschenken jeden neuen Neuankömmling in der Gruppe mit tippen wir den mit ein paar Cent, aber dann hat er halt XMR im Wallet und kann damit andere betippen. Ja, und er kann nichts dagegen tun. Genau. So, ich danke allen, die heute bei der Sendung dabei waren. Das fand ich ein super spannendes Thema. Das wird auch immer wieder mal Thema in unserem Podcast sein, weil sich bei der Thematik auch immer irgendwie sich was tut. Ne? Die nächsten G20-Konferenzen oder wie auch immer kommen bestimmt. Und dann wird auch wieder darüber gesprochen, wenn sich alles mal beruhigt hat jetzt mit Corona. Ich will noch zum Abschluss eine Prophezeiung machen, darf ich? Gerne. Mark my words. Ich prophezeie hiermit, dass wir in dieser Konstellation, wie wir das immer machen mit dem Monero-Stammtisch oder vielleicht in dem Podcast von Alex, immer mehr über oder immer weiter weg von Monero gehen werden und immer mehr über Tari reden werden. Mark my words. Warum? Weil Tari das beste, also die beste Kombination aus beiden Welten ist. Okay, also was meinst du, wann er in Börse reingeht? Naja, das ist für mich erstmal sekundär. Aber ich freue mich darauf, dass ich endlich einen Coin habe, der nennt sich dann zwar anders, aber trotzdem Privacy und Anonymity bietet. Und dann aber noch zusätzlich dazu ein Tokensystem, weil das hat bisher immer gefehlt in Monero, meiner Meinung nach. Und wenn das kommt und dann auch noch scalable ist, dann wendet sich die ganze Monero-Community weg von Monero. Wird es dann immer noch im Herzen behalten, natürlich. So ein bisschen, ein Stück Platz ist da immer noch reserviert für Monero. Aber die Leute werden immer mehr Richtung Tari gehen. Und das Ding wird richtig Bombe werden. Warum sage ich das? Weil ich hatte genau dieselbe Idee, so etwas zu programmieren und nur ohne Token und ohne Coin, aber von der Infrastruktur her. Und da habe ich Tari kennengelernt, also code-technisch, beziehungsweise docs-technisch, und habe gesagt, ey, das ist ja 1:1 genau das, was ich machen wollte. Hatte schon die Vermutung oder den Verdacht, dass sie irgendwie mich abgehört haben oder so und mir Ideen geklaut haben, aber dabei ist es ja genau andersrum. Nur bis dahin wusste ich halt noch nicht von Tari und ich habe wohl unbewusst irgendwie ihre Ideen übernommen. Aber jedenfalls so oder so. Gerade deswegen bin ich halt davon sehr überzeugt, dass das was werden wird. Deswegen die Prophezeiung, dass wir immer mehr über Tari reden werden. Ich denke auch, dass wir mehr über Tari reden werden. Ob wir dann nicht mehr über Monero sprechen werden, wird sich zeigen. Wir sehen uns auf jeden Fall am 14. Juni um 18 Uhr wieder zum ganz normalen Monero Mumble Stammtisch mit den Themen dann aus dem letzten Monat wieder. Bis dahin. Ja. Danke, dass ihr dabei wart. Jo. Schönen Abend noch. Bis dann. Bleibt gesund, alle. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.